Ich hab zu viel getrunken, Mutti meinte, es musst du nicht. Doch was soll ich denn tun, denn ohne Trinken schmeckt mein Leben scheußlich. Ich hab zu viel getrunken, Mutti mein, vergiss nicht die Pflicht. Doch wird mir diese Pflicht nicht zu stinken, setz ich hier doch gar nicht. Mutti, sag, geh nach Hause. Doch zu Hause erwartet man mich nicht. Drum bleib ich noch hier an der Bar und zähl Fliegen. Bestell mir noch ein bisschen Zuversicht. Ich glaube, es reicht nicht. Nein, ich weiß, es reicht nicht. Ich hab zu viel getrunken, Mutti meint, das musst du nicht. Doch was soll ich denn tun, denn ohne Trinken schmeckt mein Leben scheußlich. Eine kleine Bar fliege, sitzt bis zum Morgengrauen an der Bar. Ich hab zu viel getrunken.